Gewiss. Wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten, und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten, nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren. So fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen.